Der Schlüssel passt genau. Nur ich bin hier zu finden. Doch jeder ist willkommen. Alles hilft, um dich zu überwinden. Nur 13 Quadratmeter Glück, die mir nun helfen, dich zu vergessen. Und das ist wirklich gut, wie es ist. Ich hab noch nie so viel besessen. Es sind nur 13 Quadratmeter Glück, die mir nun helfen, dich zu vergessen. Und das ist wirklich gut, wie es ist. Ich hab noch nie so viel besessen. Und all die Wege auch vergessen. Bin auf der Spur in mein neues Glück, denn nun liegt's in meinem Ermessen. Ich hab alles wieder im Griff oder bilde es mir grad ein. Aber nun ist es, wie es ist, und doch fühl ich mich nicht allein. Nur 13 Quadratmeter Glück, die mir nun helfen, dich zu vergessen. Und es ist wirklich gut, wie es ist. Ich hab noch nie so viel besessen. Es sind nur 13 Quadratmeter Glück, die mir nun helfen, dich zu vergessen. Und es ist wirklich gut, wie es ist. Ich hab noch nie so viel besessen. Da-da-da-da.